Hallo und herzlich willkommen zum 42. Knackpunkt, dem ersten Knackpunkt des neuen Jahres und wie man sieht, haben wir ein bisschen Probleme gehabt, ein paar Leute dazu zu kriegen. Deswegen ist das wieder bloß ein kleiner, süßer Knackpunkt-Podcast mit Sven, seiner einer und mir, Christian, meiner einer. Tag auch, was geht ab, ihr kleinen Kinder? Eigentlich beginnen wir das Jahr 2017, genauso wie wir 2016 begonnen haben. Scheiße, im Duett mit sehr wenig Themen und Oh, geile Funktion. Hey. Ohne Scheiß, ich benutze jetzt schon 1,5 Jahre Audacity und ich habe nie die Funktion eingeschaltet, irgendwie über Steuern anzeigen. Oh. Aber ich habe sie jetzt einmal... Was macht das denn? Ich habe sie, ja, dann kriegst du mit roten Balken angezeigt, wo übersteuerte Tonhöhen sind. Das ist so voll mindblowing gerade. Das ist unter... Oh, super. Das heißt, sobald ich wieder was getrunken habe, ist alles bloß rot. Ja, und du siehst, siehst es dann. Es ist unter Ansicht und dann das fünfte von unten über Steuerung anzeigen. Da kannst du einen Haken reinmachen. Ja, dann werden wir doch mal sehen, ob ich schön angezeigt werde. Aber, so, wir wollen ja was trinken. Bei dir habe ich schon gesehen, ja, gibt's Tischke? Normales Tischke. Oh, was gibt's bei dir wohl? Rein zufällig. Ja. Bei mir auch Tischke. Es ist einfach dieses, ich bin leicht angekränkelt und ich habe keinen Bock mit das Risiko eines richtig schlecht schmeckenden Bieres einzugehen und meine Geschmacksnerven sind ein kleines bisschen betäubt, dass ich halt nicht das eine Nobelbier, was ich noch von Pode über habe, trinken möchte. Ja, ich habe das aber auch gerade. Ist scheiße. Also es geht gerade im Moment echt rum. Also das merke ich vor allem bei mir auf der Arbeit. Das merkst du, wenn du in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, überall. Oh, ja. Ohne Scheiß, ich komm schon nach. Ich hatte einen Fehler gemacht, war bei der. Und da waren ja Kinder. Und Kinder sind ja die schönen Pestträger überhaupt. Was bei dir? Warum hast du denn da? Ach ja, stimmt, der Spiel. Ja, genau, stimmt, der Spiel am Nachmittag. Ja, das war mal. Ja, richtig. Ja, wo sind die eigentlich gerade heute? Ich glaube, die haben RP heute, oder? Ja, die haben freitags immer RP und wollen mich nicht dabei haben. Ja, Christian, niemand will dich dabei haben. Ja, ich weiß, du auch, du Arsch. Oh, wir haben Platz. Kann ich jetzt dabei sein? Nein. Ey, das ist nicht meine Entscheidung. Jedenfalls. Du bist ja GM, das ist immer. Ach so. Oh Gott, ey. Jedenfalls, ich komme nach Hause, ich desinfiziere mir zweimal gefühlt die Hände, wasche die vorher nochmal. Ich wasche die vorher, desinfiziere sie mir nachher. Und dann meistens dieses schmierig ekelhafter Film, vielleicht nochmal irgendwie dann doch nochmal abwaschen. Och, dann siehst du noch deine Familie, wie sie halt, ach, hallo, wie du wieder zurück bist. Hust auf Lebensmittel und alles. Kotzen bei sowas. Aber ich hab mir jetzt so im letzten Jahr erst angewöhnt, halt dieses Vampirhusten zu machen. Ach, in die Dingens. Kennst du das? In die Ellenbogenbeuge, dass man da halt nicht auf die Hände sich hustet. Ich rotz mir immer noch die Hände voll. Ich weiß, aber ich kann mir das nicht abgewöhnen. Ich hab's versucht, aber es funktioniert irgendwie nicht. Es geht, du musst halt erst bloß anfangen, wenn du halt bloß am Niesen bist, ja. Weil bei Niesen, das willst du echt nicht auf den Händen haben. Und dann hast du auch, selbst wenn du mit einem Tempo verdammt nochmal am Agieren bist, schneuzt du in die Hand, geht's ja so. Ich bin dann Fuß schon so freundlich und gehst mir dann auch die Hände waschen. Und alles schön mit dem Ellenbogen dann irgendwie aufmachen. So, muss, Tür, ich krieg hier irgendwie auf. Muss Körpergewicht in Tür stemmen, damit Tür aufbrechen. So, und wie mache ich jetzt mit den Ellenbogen das Wasser an am Hahn? Aber das ist bei uns easy. Das ist bei uns auf der Arbeit. Also sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit ist das ziemlich easy eigentlich. Weil entweder hast du einen Bewegungsschalter oder du hast entsprechende hier Kippschalter, die halt nach links und rechts gehen. Also nicht die nach oben und unten oder so, wo du Scheiße regulieren kannst, sondern Wasser. Oh, stell dir vor, du würdest das machen. Und dann siehst du, wie jemand, der vor dir dort war, einer mit Behinderung ist, der beide Arme bloß bis Ellenbogen hat und denkt, dass du ihn verarscht. Das wäre ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Ja. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich witzig. Oh Gott, ey. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2017 gerutscht. Ich hoffe, das war nicht allzu verstörend, was da mit Steffi irgendwie ablief. Ich möchte übrigens hier nochmal erwähnen oder so, das war in keiner Form geplant. Das war alles spontan, das war überhaupt nicht 2 Monate vorher angefragt, ob Steffi überhaupt Zeit hat und Lust hat, vorbeizukommen. Die Reisen und die Reisekosten und so weiter, die wurden überhaupt nicht diskutiert. Es war alles komplett spontan. Es war der Wahnsinn. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Oh Gott. Aber du wolltest ja vorher eben was ansprechen mit Bart. Ach ja, Bartwuchs. Ich war echt am Überlegen, ob ich mir ein bisschen mehr was wachsen lasse, aber das ist einfach so. Ich habe so gemerkt, weißt du, die Barthaare, die wachsen nicht irgendwie so, die wachsen nicht vernünftig. So. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie von meinen Eltern irgendwie so ganz beschissenen Haarwuchs Gene bekommen. Ich, ja, aber das ist so dieses so, entweder ist es komplett platt, also ich habe das hier selbstverständlich nicht als Naturmähne, aber es ist so komplett platt. Und wenn es eine gewisse Länge überschritten hat, kräuselt er sich so richtig nach außen. Und das machen meine Barthaare praktisch jetzt schon. Es ist so dieses so. Oh ja, das bei mir auch, sobald da was ist. Wirklich. Ach, bei dir einfach nach oben oder so? Nee, so nach vorne weg irgendwie so. Oh, du glücklicher Arschloch. Bei mir biegen die sich in den Mund rein. Dass du immer, selbst wenn die noch richtig kurz sind, Fussel am Maul hast, wie sonst was. Wow, das sind irgendwie seltsame Einblicke in das Leben des Christian. Ja, das ist der Grund, warum ich, sobald da was fusselt, nee, alles muss ab. Mich stört das mehr, weil wenn ich dann den hier mache, ab einer bestimmten Länge, weißt du, dann schiebe ich mir die Haare immer halb in die Nase mit rein. Ah, es ist so dumm. Und dann verknoten sie sich mit den Nasenhaaren. Es ist so dumm, dass man über sowas redet, aber es ist so. Aber es ist. Ja, man merkt schon, wir haben uns wunderbar vorbereitet. Ich glaube, ich weiß, wir wollten ja schon sagen, gefühlt eineinhalb Wochen machen. Aber es hat irgendwie. Von wegen mehr als einen Monat oder so eigentlich. Es ist halt bloß, Leute zusammenzukriegen, und wir mögen es ja eigentlich mehr, wenn wir wirklich so 3 bis 4 Leute haben. Weil dann hast du einfach bloß verschiedene Mengen von Meinungen und Ideen, die Leute zu Themen haben. Und es ist halt einfach eine schön gesellige Runde so. Aber ich habe tatsächlich so ein bisschen was am Thema überlegt. Ja, Sekunde, ich muss mal eben kurz. Also ja, klar, hau raus, ich hör dir zu, ich muss nur kurz parallel so schreiben. So, ein kleiner Grund deswegen, warum wir ja so recht wenig am Machen sind, ein Knackpunkt und so. Jetzt ist ja gefühlt Overwatch. Es ist halt ein gutes Spiel und wir sind im Freundeskreis jetzt dort richtig reingefallen in das Hasenloch und Blizzard hat uns festgeklebelt. Ja, sorry. Gott. Egal, ich muss jetzt warten. So. Und jetzt gab's eine Diskussion, oder was halt darum geht, dass Blizzard an Konsolen Mäuse verbieten möchte. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Weil es. Ich finde das bescheuert. Ja, natürlich ist es bescheuert, aber es ist einfach so dieses. Im Sinne der im Dunstkreis der Dummheit, sowas überhaupt schon mal auf der Konsole zu spielen, bin ich der Meinung, ja, wenn du schon so blöd bist, diesen Shooter für eine Konsole zu kaufen, dann leb auch wenigstens damit, dass du auch wenigstens mit scheiß Controller spielen musst und kauf dir nicht eine fucking Maus und Tastatur. Nein, lass es. So, warum? Es ist, ja, aber wenn die eine haben, warum sollten die nicht nutzen? Ja klar, könntest du von mir aus auch machen, aber wie gesagt, mein Standpunkt dazu ist einfach so dieses so, nee, so wenn du schon eine Konsole spielst, dann spiel auch mit dem Controller, wenn du da unbedingt Bock drauf hast. Ja, aber was ist, wenn du auf Konsole spielen willst, damit du dich geil fühlst, wie du mit der Tastatur dann Leute abziehst, das die halt Controller verwenden? Das passiert nämlich, wenn du Overwatch ansprichst, so, es ist wirklich nachgewiesen, dass von den Top 500 auf jedem Teilserver einfach mal locker 90% der Leute irgendwie dieses Tool haben, mit dem sie Maus und Tastatur anschließen können. Und auch Maus und Tastatur irgendwie benutzen. Also das Bewegungsmuster ist einfach viel zu nah am PC, als dass das in irgendeiner Form Sinn macht. Klar, ich möchte jetzt nicht alle Fake News! Klickt auf Fake News. Ich möchte ja natürlich nicht alle jetzt hier über einen Kamm scheren, aber es ist halt Bewegungsmuster von den Top 500 auf der Konsole sind schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr ähnlich zur Maus und Tastatur. Es mag ja einige Pro-Player geben, die das ja auch so mit den beiden Sticks hinbekommen, aber pff. Wie ist das eigentlich? Hast du da ein gewisses Maß an Auto-Aim dazu bekommen für Overwatch ist oder ist da gar nichts? Könnte ich parallel nachgucken. Ich meine aber schon, dass da Zielunterstützung da ist. Was dann solche. Ja, dann müssen die einfach bloß den Zielunterstützungsbalken ein bisschen höher treiben und fertig. Ein bisschen höher. Ein ganz kleines bisschen. Ja. Boah, wie schlimm wäre das noch mit Maus und Tastatur so, weil da hast du einfach mal so Soldier 76 Ulti die ganze Zeit, so weil du immer wieder in der Nähe. Ja, nee, sobald Tastatur festgekriegt wird, dann Auto-Aim, es ist weg. Ja, klar, ich spiele ja auch am PC über meinen Controller. Selbstverständlich. Mhm. Ja, so hier, ist sogar angeschlossen. Alles tutti. Kann ich übrigens nur empfehlen. Ich hasse die Freiheit lassen. Ich hasse. Klar, es ist jedem selbst überlassen. Nur wie gesagt, so, wenn du schon auf der Konsole spielst, dann spiel doch mit Controller. Komm mal, du Affe. Oder kauf dir einen scheiß PC. Also es ist jedem selbst überlassen, es sei denn, die tun das, was du nicht willst, dass sie tun. Yay. Du wirst ein großer, guter Trump werden irgendwann. Yes! Ah. Er lebt ja noch. Christian, was ist da passiert? Du mit deiner schlechten Prognose 2016. Ich hatte ja vorausgesagt, dass... Ich sagte ja nicht, dass er tot ist, bevor es zu seinem, Einweihung kam. Ich sagte, dass er angeschossen wird vorher. Ja, selbst das ist nicht passiert. Ja, da bin ich richtig überrascht, weil das ist so unwahrscheinlich. Erstens, du hast haufenweise Waffen. Leute, die sauer sind, wie so und sowas. Proteste bis alles. Und die haben jetzt schon Gesetze daran getüftelt, dass, vom Verstand nicht mehr fähige Leute jetzt doch wieder Waffen kriegen dürfen. Also Leute, die halt aus geisteskränklichen Sachen wie Schizophrenie oder sonst was nicht mehr ihren eigenen Finanzhaushalt halten können, können Waffen kaufen. Ich weiß nicht, wie sie das können, ohne Finanzhaushalt zu können, aber das ist ja so, sie das dürfen ist ja so jetzt Frage dann wieder Waffen kaufen. Gewesen. So, wie funktioniert das so? Okay. Warte, ich muss ganz schnell Screenshot machen. Warte. Oh, das Bild ist eingefroren. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Warte. Ja, aber mir sehe ich es auch, dass eingefroren ist. Scheiße. Yes. Oh, sorry. Oh. Boah, fuck you, Skype. Das ist nicht normal. Yes. Desktop speichern. Drunk Bale nenne ich es einfach. Yes! Ey! Jetzt. Oh Gott, das Bild was zum Teufel ist hier los? Das wird eine GIF, Mann. Alter, ich guck jetzt nur noch böse. Ah, jetzt. Okay. Oh Gott, ich lass das Snipping-Tool am besten direkt mal offen, Leute. Und nächstes Boah, das ist natürlich jetzt für den Podcast nicht so toll, aber ihr werdet sicherlich die Bilder dabei haben hier. Boah. Bale 2. Fork. So, geben wir dir ein bisschen Ruhezeit, nichts da anzugucken, aber... Ihr seht übrigens mein Bild aus dem letzten Jahr. Diese beiden Bilder einfach so göttlich. Ja! Und das nächste. So, eine rein theoretische Folge. Wie bist du denn eigentlich so zu Richtung Cannabis oder so eingestellt? Also jetzt nicht zu Eigenfaust, sondern so, sollte das gesetzlich verboten sein oder nicht? In welchem Sinne gesetzlich verboten? Für den generellen Eigenanbau oder zu medizinischen Zwecken? Also, wie weit würdest du sehen, sollte es nutzbar sein? Ich bin ein großer Anhänger der Palliativmedizin. Falls ihr das was sagt. Nee. Okay, das ist generell der Zweig der Medizin, der schon tödlich verunglückten, dem Tode geweihten Menschen durch medizinische Behandlung noch versucht, das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Also Hospize und so weiter. Richtig, Hospize und so weiter. Habe ich erstmal nichts von gehalten, aber ich hatte damals eine sehr, sehr, also mein mündliches Fach im Abi war halt Rallye. Und da gibt es dann natürlich auch im Grundthema Ethik. Man kommt da relativ fix drüber, wenn man halt zum Thema Ethik halt über Sterbehilfe sprechen muss oder darf oder wie auch immer. Und das dann halt entsprechend als Alternative aufgeführt wird. Habe ich vorher ehrlich gesagt nicht so viel von gehalten. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr starker Verfechter des Ganzen. So, wenn jemand unbedingt meint, sein Leben beenden zu müssen, dann darf er das auch selber gerne für sich entscheiden und auch durchführen. Wenn entsprechende Sicherheitsvorkehrungen indirekt halt für den Arzt und die Angehörigen im späteren Verlauf dann gewährleistet sind, im Sinne von, dass dann mehrere psychologische Untersuchungen stattgefunden haben, dass dann halt entsprechend auch wirklich ein unheilbarer Status erreicht sein muss. Und das ja nicht einfach nur eine Mimik. Richtig, ist. Und das ja nicht einfach, deswegen ja die mehreren psychologischen Untersuchungen, das ist einfach, oh Gott, Christian, ey. Aber da ist leider mein Greenscreen, mein Greenscreen gerade im Weg, das kann ich nicht nehmen. Fuck, ey. Vergiss es einfach. Ja, dann sehen die Leute. Du wirst es im Video drin haben. Das muss doch irgendwann gehen. Verdammt nochmal. Scheiß Kalle. Das nenne ich Christian didn't approve. So, aber. Top Dad, das ist noch besser. Oh, speichern unter. Oh, nee, also du trotzdem bloß dafür. Nein, aber also, mein Gedanke ist nur, was sind die Gründe, warum sollte man eigentlich nicht die zulassen? Weil, was jetzt, die Palliativmedizin oder den Suizid? Nee, also allgemein also bloß. Weil, warum sollte allgemein eine Droge verboten sein? Erstens natürlich, wenn sie unglaublich ungesund oder tödlich für eine Person ist. Was bei Cannabis schon mehrfach bewiesen wurde, ja. Nee, was bewiesen wurde, dass die Überdosis ist, gar nicht existiert. Trotzdem gibt's Langzeitschäden. Wie Rauchen. Richtig, aber ist egal. Es gibt Langzeitschäden, die auch deutlich krasser ausfallen. Oder viel niedrigere Langzeitschäden als Alkohol. Von welcher Masse sprechen wir jetzt? Ich glaube, wenn jemand gefühlt eine vergleichbare Menge Gras raucht wie ein ganz krasser Alkoholiker, glaube ich schon, dass da Langzeitschäden sehr stark vergleichbar sind. Oh, ja, Christian, das ist überraschend wenig. Da rettet dich wieder mein Greenscreen. Nee, es gibt halt, was das, wirklich, wenn du guckst, Tode pro Jahr zum Beispiel durch Marihuana. Überdosis. Ja, Moment. Du redest hier jetzt von einer Droge, die verhältnismäßig ist. Immer noch. Zwar sehr verbreitet, aber was schwieriger zu bekommen ist. Es ist ja nicht so, als ob du jetzt in den Regal gehen kannst und dir jetzt einfach mal ein paar Gramm Gras kaufen kannst. Oder ob du in den Real gehen kannst. Ja, ist mir jetzt wegen Weihnachten das letzte Mal. Und vor allem stehen da hinten die ja, komm, du fährst 45 Minuten in Richtung Holland oder schon bist du da. Ja, das kann ja aber nicht jeder. Nicht jeder ist in 45. Es können alle um 45 Umkreis um Holland. Ja, natürlich, aber es geht ja um weltweite Studien und sowas, ja. Und die Sache ist halt einfach bloß dies, weil es ist nicht so suchterzeugend wie Heroin oder andere Opiate oder sonst was, die für Medizin oder sonst was genutzt werden, ja. Es ist halbwegs so suchterregend wie Alkohol. So, macht halbwegs so viel Schaden wie Alkohol. Oder rauchen, je nachdem, wie du so kommst. Weil, ist ja dieses. Es ist ja trotzdem Tabak, wie man kifft und so, ja. Das heißt aber, man kifft ja nicht so viel, wie Raucher Zigaretten rauchen. Ja. Also das können sich, wenigstens kann sich das die meisten nicht leisten, glaube ich. Ich glaube schon, dass es solche Leute gibt. Irgendwie jeden Tag 2 Packungen Kippen wegzurauchen in Menge von Gras, ich glaube nicht. Da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Nee, aber trotzdem, es ist halt, was sind die Gründe dafür? Und unter einem natürlich müsstest du sagen, ja, ab einem Mindestalter, weil das ja Wachstum Sachen machen kann und nicht während du Auto fährst, aber das ist genau das wie Alkohol. Warum? Also darf ich irgendwann mal einen Joint rauchen und noch Auto fahren, wenn ich Ü21 bin und meine Probezeit abgelaufen ist? Naja, wenn ordentliche Untersuchungen gemacht worden sind, dass das dich ungefähr so viel wie die legale Alkoholgrenze beeinflusst, dann ja. Dann darf ich das, okay. Okay, dann darf ich das. Gut, jedenfalls mein Standpunkt dazu. Nein, ich finde nicht, dass es allgemein anerkannt sein sollte. Dafür ist mir die ganze Sache einfach zu heikel und zu unsicher. Da kann man jetzt in die Gegend schreien. Nee, aber was? Aus welchem... Nee, das stimmt doch gar nicht. Warum ist denn Alkohol? Nee, macht nicht so viel Scheiß. Ich hab damit noch nichts zu tun gehabt. Ich kann es so nicht einschätzen. Die Sache ist einfach nur, es ist mir halt einfach noch so unsafe. Wenn mir jemand ankommt mit einer Studie, die ich verstehe, bei der ich, also die ich nachvollziehen kann, besser gesagt, wo mir einfach dann klipp und klar gesagt wird und klipp und klar und widerlegbar irgendwie dargestellt wird oder aus anderen 2-, 3- und 5-Quellen und wie auch immer dann noch irgendwie unterstützt wird, dass es einen ähnlichen Faktor wie Alkohol besitzt. Oh, wie er gerade schon im Hintergrund googelt. Ja, dann, natürlich. Dann okay. Aber sonst? Nee, tut mir leid. Nein. Würde ich höchstens noch für den untermedizinischen Aspekt noch gelten lassen. Ein wichtiger Faktor ist auch, wenn man sich anguckt, wie das entstanden ist, zu großen Teilen, dass das denn verboten ist, ja? Weil wirklich, zum einen Teil ist das ja, weil Amerika gesagt hat, ey, ihr müsst den Scheiß verbieten. Und warum haben die gesagt, das muss verboten werden? weil sie es nicht selber anbauen können. Warte, nee, weil die Mexikaner. Oh Gott! Christian! Nee, weil die Mexikaner das am Rauchen waren und die illegalen Einwanderer und so kriegen wir die in Gefängnisse. Surprise, motherfucker. So, also deswegen, es wurde halt um Minderheiten oder sonst auch zu machen. Oder dann ist die Sache, dass halt, oh, hey, wir könnten hier halt diese Opiate haben, die dir bei der Krankheit helfen. Oder du baust dir selber diese Pflanze ein und wir kriegen davon kein Geld. Wir wollen, dass du lieber diese Pillen dir von uns kaufst. Ja. Also verbieten wir, dass du die Pflanze selber anbaust. Das ist korrekt, ja. Da kann ich nicht widersprechen. Allerdings, wie gesagt, tut mir leid, ich brauche diese Studie. So bin ich leider. Danke. Da würde jetzt auch eine logische Diskussion würde da jetzt bei mir ehrlich gesagt nicht wirklich viel bringen, weil ich nicht das medizinische Grundwissen dafür habe. Ja, was anderes kann ich dir dazu gerade nicht sagen, so tut mir leid. Also, mein Punkt ist bloß, dass ich kategorisch nichts ausschließe, weil wenn es wirklich keinerlei Schaden oder hat oder keinen größeren Schaden als vergleichsweise Alkohol, Zigaretten, Base Diving, fette Hamburger futtern. Deswegen, wir machen haufenweise Sachen, die gefährlich oder halt, zu früheren Toten führen, einfach bloß, weil jeder halt das Recht für sich selber hat zu entscheiden, dass er sich denkt, hey, ich mach lieber das und ich nehme das Risiko in Kauf. Okay, dann lass es mich anders formulieren. Ich hab's nicht gerne mit Geistesbeeinflussung. Und jegliche Form von Droge, die in irgendeiner Form wirklich die Psyche per se verändert und nicht einfach nur motorische Störungen hervorruft. Du sagst, das ist keine Psyche, aber trotzdem sorgt Alkohol dafür, dass Hemmungen fallen. Also ist es dann doch etwas, was psychisch dich beeinflusst. Ja, würde ich trotzdem. Deswegen sind es trotzdem fließende Übergänge. Nein, es ist eine andere Art von. Im nächsten Knackpunkt. Es ist schwer zu kommentieren. Im nächsten Knackpunkt kann ich dir gerne erklären, was ich meine. Aber im Moment ist es halt schwierig. Okay, ich muss mich mal eine halbe Stunde darauf vorbereiten, um dir dann den Unterschied zu erklären, was ich jetzt meine zwischen der Geisesbeeinflussung oder wie du es nennst, Hemmung fallen lassen von Alkohol und der psychischen Beeinflussung von Opiaten und Gras. Hey, du machst jetzt gerade ein Strawman-Argument, weil du Opiate jetzt auch noch dort reinwirfst, ja, die aber nicht zu meinen Argumentkette sind. Ich kann alles Mögliche dazu packen. Ich kann ja alles Mögliche dazu packen, aber... Ja, super, dann dein Alkohol-Argument packen wir dazu Heroin. So. Okay, gut. Nehme ich an. Du argumentierst für Heroin und Alkohol ja? Und ich argumentiere für Gras und Opium. Ich glaube, mir wird's besser gehen. Heroin ist super. Hat der Zweite Weltkrieg gezeigt. Heroin ist super. Heroin ist das Beste. Das war Meth. Nein, das war nicht nur Meth. Meth war Panzerschokolade. Nenn es nicht so versüßlich. Nenn es nicht so versüßend. Oh, das war die Panzerschokolade. Das war die Panzerschokolade. Nenn es nicht Panzerschokolade. Ja, ich benutze halt historisch akkurate Begriffe für die Zeit, über die es geht. Das ist Panzerschokolade. So, bei dem Bild kann es bleiben. Nee. Nee, ich füge da jetzt ein anderes bei mir ein, warte mal. Oh. So, aber... was habe ich denn jetzt schon? Ich bin nämlich auf die Frage gekommen, weil das Interessante ist ja nämlich jetzt nach dem Stand von Januar ist nämlich jetzt, ich weiß nicht, war es entweder Deutschland oder NRW tatsächlich erlaubt, für medizinische Zwecke Cannabis zu verwenden. Nicht nur für halt das Piez, sondern auch für Schmerzlinderungen in den Bereichen, wo halt normale Medikationen nicht mehr greift. Wie halt, ich glaube, Arthritis und sonst was. Arthritis, was ein Parkinson. Bisschen seltsam ist. Ja, was aber seltsam ist, die nicht mehr die Joints drehen können, kriegen den Kram. Das macht auch Sinn. Es macht auch so viel Sinn. Ich habe letztens noch mal einen Typen gesehen, der Parkinson im Endstadium hat. Also, wer Michael J. Fox kennt, es geht noch eine Ecke krasser. Der hat zweimal am Joint gezogen und der war komplett ruhig. Er konnte seine Gliedmaßen bewegen, wie er Bock hatte. Und er konnte seine Hand, die vorher er so die Bewegung gemacht hat, konnte er einfach mal stillhalten. Und das war... Hängt natürlich wahrscheinlich auch von Fall zu Fall ab. Hängt wahrscheinlich auch von Fall zu Fall ab, je nachdem, wie offen dein Körper dafür ist oder halt wie viel du dann im Endeffekt wirklich brauchst. Aber das war wirklich... Wow. Und ist natürlich jetzt auf kurze Sicht richtig gut für die Befallenen, auch wenn man natürlich auf lange Sicht, weil wahrscheinlich hilft Marihuana bloß gegen die Symptome, nicht gegen die Krankheit selber. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn man was finden würde, was denn den Krankheitsverlauf selber stoppen und vielleicht so rückgängig machen würde. Ja, da werden wir, glaube ich, aber nicht unbedingt bei Marihuana, finde ich. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dabei würde es wirklich eher bei der Symptombekämpfung bleiben. Würde ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich eher bei so Krankheiten, wo das Hirn so komplett durchdreht, weißt du, was ich meine? So, wo die Nervenbahnen einfach mal irgendwie gereizt werden, ohne Sinn und Verstand. Halt wie bei Parkinson. Und das nicht bei Parkinson? Ja, also. Deswegen, wie bei Parkinson. Wer weiß. Wo halt jetzt keine vernünftige, ja, das wäre so Halbwissen, weißt du. Wo halt, wie soll ich das sagen? Es geht halt ein Feuerwerk in deinem Kopf los, so. Das Hirn weiß nicht, wo es was genau hinschickt und warum. Also wie Epilepsie. Ja. Ja, aber wer weiß, was da hilft? Weil ich habe nämlich letztens was gelesen, was sehr seltsam war. Ich habe bei Epic Mealtime was geguckt und da haben die irgendwie Keto-Produkte gemacht, ja. Was irgendwie halt irgendeine Diät oder so ein Scheiß ist. Was eigentlich darum geht, um komplett deine Kohlenhydrate rauszustreichen und stattdessen bloß anderen Scheiß rein, ne? Das hört sich mega ungesund an. Und dann... Ne, es geht. Es ist halt bloß, du hast eine Zeit, musst dich umeinstellen und da hast halt die Müdigkeit und sonst was da drin, ne? Aber dann soll's gehen und es soll sogar dann, weil das halt langsamer bloß verdaut wird und Energie liefert, soll das für Epilepsie besser sein. Also dass Leute mit epileptischen Anfällen davon natürlich besser werden. Weil wenn die irgendwie ausgelöst werden, weil die unterzuckert werden oder überzuckert, kann das halt nicht passieren, weil das langsamere Kurven bloß sind. Voll geil. Ich such gerade Keto und das erste, was ich bekomme, Keto, Mythologie, Wikipedia. Ja, komm, Keto-Diät, da hast du das. Ist irgendwie haufenweise Blumenkohl und so. Das war ein bisschen eklig für mich gefühlt, weil die haben eine Pizza gemacht, wo die den Pizzaboden aus Brokkoli gemacht, nee, aus Blumenkohl gemacht haben. Ja, siehst du, da hört's auf, egal wie gesund es ist. Oh, darf ich mal kurz bitte Blumenkohl alle Veganer beleidigen? Bitte. Bitte. Hey, ich fühle mich nicht angesprochen. Oh, ihr dummen Spastis, ey. Das ist der Wahnsinn. Leute, wenn ihr euch für einen Lebensstil entscheidet, der in irgendeiner Form Nahrung beeinflusst, dann kann es passieren oder generell für irgendetwas euch in eurem, boah, was war das? Ach da. Boah, das war ordentlich übersteuert, würde ich sagen. Alter, ich bin ja gerade auf dieser Keto-Essensseite, wo die großen Rezepte haben, und ich wundere, wo kommt auf einmal dieses und das lauter Pornos gesehen. Her. Und ich guck gerade, kann ich ja mal kurz sagen, foodpunk.de, das war jetzt einfach nur der erste Link, der dabei irgendwie halt mit Rezepten dabei war, das hat jetzt nichts mit Werbung zu tun. Ich hatte die Wiki-Seite geguckt, du Arsch. Nee, ich sag ja nur, weil ich guck gerade auf der Rezepte-Seite, deswegen. Und da springt gerade der fucking Live-Support auf, so. Stimmt, was ist jetzt passiert? Piep, Fuck, wo war ich denn jetzt? Dass du am Sterben bist, weil du zu viel nicht veganen Scheiß futterst. Leute, wenn ihr irgendetwas macht, bei dem ihr auf etwas Essentielles verzichtet, funktioniert es nicht zwangsläufig immer gut, wenn ihr durch etwas anderes ersetzen wollt und dann trotzdem irgendwie noch dabei. Versteht ihr, was ich meine? So, du kannst nicht dich von irgendetwas ausschließen, aber willst dann trotzdem noch bei derselben Gruppe irgendwie mitmachen. Ja, ich weiß, wie irgendwie alle Veganer immer so mit Tofu oder sonst was. Ja, das ist wie ein normales Würstchen. Das ist wie ein normaler Hamburger. Das ist wie eine normale Frikadelle. Und nein, es ist nicht für mich auf dem gleichen Niveau wie Formfleisch. Schlimmer. Es ist halt, es will mir halt was vorgaukeln. Und das ist das Problem. Ja, aber Formfleisch schafft es ja. dir was vorzugaukeln. Das ist so wie der schlechte Beta-Versuch von Formfleisch. Ja, bei mir ist nicht der Fall. Bei mir ist es bloß einfach, wie zum Beispiel Wurst, ja? Mhm. Was ist Wurst? Gehäckselte Reste. Ja. So. Ich erstmal weiter. Die in irgendwie Darm gepackt und sonst was. Und das ist okay zu essen. Was ist Formfleisch? Gehäckselte Reste. Zusammengepackt. Und so aussehen lassen wie halt Hühnchen oder so. Da habe ich was gegen. Warum? Weil die mich belügen wollen. Würden die einfach bloß klipp und klar sagen und das irgendwie wie was anderes auch aussehen lassen oder so, ja? Was weiß ich, eine Zahnfleischtube bloß mit Formfleisch. Ja. Da weißt du, ja, das ist Formfleisch, was anderes kann das gar nicht sein. Ja, ich warte noch, ja. Ja, das heißt, dann hast du halt das und dann quetschst du halt auf dein Brötchen, bevor du es in die Mikrowelle wirfst, eine Streifen Formfleisch raus und dann hast du da, ja. Lecker. Oh, wie war das denn? Dieses Don't Call It Schnitzel. Fuck. Toasted, genau. Boah, ähnliches Toasted. Ähnliches Prinzip so. Hey, ich habe gerade voll Bock auf Formfleisch. Ist der Toaster da? Oder hat den gerade jemand weggeräumt? Kann ich den einmal kurz reinwerfen? Hast du die Dinger mal ausprobiert? Nee, ich mag's nicht vor dem Gedanken, irgendwas mit Füllung in den Toaster zu stopfen, weil falls die Scheiße mal ausläuft. Yep. Das sind diese guten alten Zeiten, wenn man keinen Sandwich-Toaster hatte. Weil einfach so, das muss doch bestimmt mit einem normalen Toaster funktionieren. Ich meine, vielleicht, wenn es ein guter Toaster ist, dann hast du ja wenigstens eine Schublade unten, um die rauszuziehen oder so. Aber wir haben das nicht. Das heißt, wenn das einmal unten landet und festgebrannt ist, dann ist das festgebrannt. Nein, wir haben zum Glück einen, wo du unten so ein kleines Scharnier hast, wo du so diese, also das ist eigentlich jetzt für die Krümel gedacht und so weiter, wo du halt so einen Krümel rausnehmen kannst, wo du Krümelschale praktisch rausnehmen kannst und das Ding dann halt im Müll. Ja, da kannst du dann das zerflossene Formfleisch rausnehmen. Oh, aber fuck, dude. Nee, deswegen, das ist so. Mie. Ich hatte noch ein Thema so als Idee, weil wir waren ja jetzt knapp nach dem letzten Jahr und es kommt ja jetzt auf das nächste Jahr wieder zu und wir sind ja alle so ein bisschen an Filme und ich habe mal so eine Großteil der Liste geguckt, was denn alles an Filmen, die uns so halb peripher interessieren könnten, kommen. Und bloß so kurz, haben wir Hoffnung dafür, könnte da was Gutes werden oder Schlechtes und ob wir dann recht haben. So, Star Wars, der nächste Film. Oh, nee, habe ich ehrlich gesagt, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe 66% Hoffnung. Nee, also wirklich, also tut mir leid, so Star Wars, das war echt so totgehypt. Ich habe ihn mir angeguckt und dachte mir echt so, wow, okay. Gutes, ohne, man darf mich jetzt bitte nicht falsch verstehen, also es ist wirklich sehr, sehr gutes Popcorn-Kino, also man kann sich das auf jeden Fall angucken, aber es ist so dieses, wenn man einfach so den ganzen Hype-Shit vorher wirklich mitbekommen hat. Nee. War irgendwie so lala. Also wirklich gerade so lala. Das war nicht gut. Ja, kann ich verstehen. Aber bei mir ist es dieses, ich mochte die neuen Charaktere, ja. Poe war super. Rey war okay, aber von der müsste man erst mal ein bisschen mehr wissen. Finn war auch toll und Spaß dran. BB-8 war super. Bloß das alle alte Zeug wollte ich nicht mehr weiterhaben. Ja? Ja. Aber guck mal, Han Solo ist tot, Leia wird nicht mehr auftauchen. Könnte gut werden, für meine Meinung. Wo war das bei Honest Trailer oder so? Das einfachste Geld, das Mark Hamill jemals in seinem Leben verdient hat. Ja, der war irgendwie Nummer 3 oder so auf den Postern. Boah, für wie viel, ich weiß nicht, für wie viel Screentime hatte er? So, Rey ist gelandet auf dieser Mini-Insel. Also zählt zu, wenn er bloß als Silhouette wo stand. Das zähle ich auch schon, ja. Dann hat er, glaube ich, 30 Sekunden. Boah, das ist echt. Und die einzige Szene, wo er eigentlich wirklich nur zu sehen ist, ist ja dieses, ich nehme die Kapuze runter. Hier bin ich. Ah, nee, stimmt. Da war ja noch die eine Szene, wo irgendwie in dem Flashback, wo er auf mit seiner Roboterhand auf R2... Ja, Moment. Das war aber... Das könnte auch komplett CGI sein. Ich wollte gerade sagen, das könnte irgendwer sein oder das könnte irgendwer gewesen sein, weil er sah da noch... Also, Mark Hamills spätere Figur passte, also Figur im Sinne von Körperform, passte nämlich einfach mal null zu dem, was dann in diesem Flashback gezeigt wurde. Deswegen gehe ich einfach mal stark davon aus, dass das einfach irgendein scheiß Statist war, der da einfach seine Hand da ausgestreckt hat. Okay, nächster Film. John Wick 2. Werde ich mir sehr wahrscheinlich angucken, ja. Aber sehr unwahrscheinlich im Kino. Ich habe sehr viel Hoffnung dafür. Hab schon von dem Reviewer, dem Cinema Snob, gesehen, was er davon gehalten hat. Und er meinte einfach bloß, ja, willkommen zu dem Review von Keanu Reeves schießt Leuten ins Gesicht, Teil 2. Weißt du eigentlich, wie Episode 8, Entschuldigung, wenn ich mal kurz zurückspringe, weißt du, wie Episode 8 heißen wird? Mit Untertitel? Warte, ich hatte es mal gehört, aber es war irgendwie unglaublich vergesslich. The Force... Awakens war Teil 7. Nee, das, The Last Jedi. Richtig. Ach, es ist wieder so. Es lässt sehr viel Raum für Spekulation, aber... Es ist dumm zu spekulieren, weil es alles ja heißen kann, weil Jedi ist gleichzeitig Singular und Plural des Wort Jedi. Deswegen könnte es alles heißen. Der letzte Jedi oder die letzten Jedi. Ich hasse Englisch. Warte, wir müssen mal gucken, wie heißt das denn im Deutschen? Weil das könnte mehr Infos geben, was es heißen soll. Ja, das musstest du eben kurz googeln. Ich mach mal kurz die Liste weiter. Worauf ich mich dieses Jahr auf jeden Fall freue, sind, also wirklich dann, also ich hab's hier gerade vor mir, John Wick, Alien Covenant. Da bin ich vorsichtig, die haben mit den letzten vielen Filmen gesagt, nicht da freue ich mich im Moment erstmal drauf. Das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so Hype oder so, aber da freue ich mich erstmal drauf. Logan, The Wolverine. Da habe ich jetzt den letzten Trailer auch gesehen, das war sehr interessant, in welche Richtung das geht. Ich mag einfach den verdammten Schauspieler. Scheiße, ich vergesse dauernd seinen Namen. Hugh Jackman. Ja, fucking Hugh Jackman. Das ist die zwei guten Sachen, die aus Australien gekommen sind. Hugh Jackman und Russell Crowe. Oh, boah, wo ich so mega abgeturnt wurde durch die Trailer. Oh, shit, ey. Spider-Man Homecoming und Pirates of the Caribbean 5. Also, Pirates sah scheiße aus, da kann ich zustimmen. Spider-Man, ich habe immer noch Hoffnung. Oh, da wurde ich so mega. Spider-Man könnte abgetört noch werden. Oh, das wirkte auf mich. Soll ich sagen, wie das auf mich wirkte? Also, okay, warte, wir müssen Spider-Man rebooten. Wir können es nicht nochmal wie Tobey Maguire machen. Wen haben wir noch als Co-Star in der Theorie, der den Film, also der die Leute ins Kino zieht, weil der Film alleine nicht ziehen wird? Pack mir Robert Downey Jr. mit rein. Iron Man, zieht immer. Funktioniert schon. Baywatch. Ja, den habe ich auch gerade, Baywatch. Den werde ich wahrscheinlich null angucken im Kino. Den werde ich mir dann irgendwann auf DVD dann angucken. Aber die Sache ist, es ist The Rock. The Rock liefert immer stabile Leistung. Wer ist da neben ihm? Wer ist denn das da? Keine Ahnung, mir egal. Efron, neben The Rock sind alle. Zac Efron spielt da auch mit. Also den deutschen Titel kann ich gerade nicht finden. Baywatch. Oder was meinst du? Achso, du meinst Star Wars. Von Star Wars Episode 8. Wonder Woman. Da hatte ich den letzten Trailer nicht so gesehen. Ich hab leider für nichts mehr von DC. Weißt du, was mir da am Film witzigerweise am wenigsten gefallen hat? Die Hauptdarstellerin? Nee, nicht die Hauptdarstellerin, der andere Hauptdarsteller, der Typ, der Kirk in der Neuauflage von Star Trek gespielt hat. Der Spackenhai. Echt, war der so schlecht da drin? Hä? Wie war der schlechter drin? Also, keine Ahnung. Nee, aber es ist so, ja, also den Trailer, ich weiß nicht, er wirkt irgendwie so ein bisschen. Es ist halt, ja, sie lebt relativ lange, ja, Erster Weltkrieg, Frankreich, shit, so, wir haben es alle gesehen. Oder war das Zweiter Weltkrieg? Keine Ahnung jetzt. Oder? Und es ist die erste Frau, der erste Mann ist er, den sie jemals gesehen hat. Und dann gleich ihn. Christian, vergiss es, ich glaube, das wird heute nichts. Ja, mit anderen Bildern wird es nichts. Ich glaube, das wird scheiß Kamera. Da macht man 2-3 Monate keine Videos und schon ist alles so scheiße. Oh Gott, was haben wir denn da noch? So, Fast and the Furious ist der nächste. Den werde ich mir sehr wahrscheinlich trotzdem angucken, ja, weil ich das eigentlich bis dahin gesehen habe. Obwohl mich das eigentlich echt so null interessiert. Ich habe die letzten paar nicht gesehen, aber jetzt ist es bloß fucking Vin Diesel ist plötzlich scheinbar böse oder so. Da muss aufgehalten werden und da ist eine Szene mit... Einfach bloß, hat sie den letzten Trailer gesehen? Nee. Da ist eine Verfolgungsjagdszene auf Eis, wo plötzlich ein U-Boot durch die Eisdecke bricht. Und Raketenwerfer oben drauf hat. Ist es Fast and the Furious oder G.I. Joe? Du kannst es nicht unterscheiden. Was soll ich sagen? Spider-Man mochtest du nicht, Star Wars mochtest du nicht. 50 Shades Darker, wird's gut? Du hast ja ein Buch gelesen. Oh Gott, da müsstest du jetzt den Podcast hören. Die haben eigentlich, das ist so dumm, die haben das eigentlich für eine Werbung für Audible.com gemacht. Aber es ist echt so dieses, hi, ich bin Anna. Hi, ich bin Christian Grey. Möchtest du dich von mir stalken und sexuell belästigen lassen? Ja, aber nur wenn du danach richtige Gefühle für mich entwickelst. Deal. Das fasst so alle drei Bücher einfach mal so zusammen. So. Hey, Stalken sind richtige Gefühle. Schlechte Gefühle, aber Gefühle. Scheiße, so, ohne Scheiß, dieses bisschen, dieser kleine Dialog fasst einfach mal so alle drei Bücher so wunderbar zusammen. Es ist. Hey, es wurde auf dem Handy getippt, also was erwartest du? Guardians of the Galaxy. Ja. Ich habe Hoffnung, auch wenn die Trailer irgendwie, ich muss aufhören, Trailer zu gucken, weil die mir immer weniger Hoffnung geben. Ich hab mir den auf Deutsch mal angeguckt. Boah, ich will mir das nicht auf Deutsch angucken. Ich will nicht in ein deutsches Kino, wenn der kommt. Ich muss echt mir irgendein Kino im Umland suchen. Wahrscheinlich Düsseldorf oder so, die dann halt in der Regel auch irgendwie Originalsprachfilme und so weiter zeigen. Ja, oder wirklich DVD-Wort. Oder wirklich dann auf DVD. Das ist bei vielen Sachen für mich so. Ich hab's sowieso, also mir ist es egal. Ich kann mir sehr viele Filme auch wirklich in der deutschen Übersetzung angucken. Ich muss nicht per se auf Englisch gucken. Nur da waren die Jokes richtig deplatziert. Also richtig, richtig deplatziert. Kam teilweise zu spät. Oder wurde so frei übersetzt, dass der Witz gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und da rede ich jetzt nur von Rocket Raccoon. Und der war schon, ohne Scheiß, ich habe nur 20 Sekunden im Trailer insgesamt von dem gesehen und der hat mir schon komplett den Trailer kaputt gemacht. Ich meine, vielleicht war es nur der Trailer, weil die noch nicht viel mehr vom anderen Material hatten. Könnte im Film vielleicht besser sein, weil die machen ja den möchte ich kein Risiko unabhängig voneinander. Sorry. Ich möchte mir nicht durch eine schlechte deutsche Übersetzung oder so, möchte ich mir nicht den Film kaputt machen lassen. Ja, aber da ist, glaube ich, auch das große Problem, dass halt Leute wie du und ich und so, wir gucken uns häufiger schon, weil einfach Englisch keine Barriere für uns ist. Wenn wir die Wahl haben zwischen halt der deutschen Synchro oder der englischen Originalstimme, wollen wir lieber das Original haben. Es ist ja warum auch immer auf YouTube immer auch mal in Englisch halt einfach früher verfügbar. Oder halt zumindest meist geklickter, sodass man es eher mitbekommt. So, dann... Und Lego The Batman Movie? Ich habe das Problem, ich habe noch den Lego-Film noch nicht gesehen. Ah, verpasst du nicht viel. Ich habe mitbekommen, dass halt der Lego Batman irgendwie der beste Batman des Jahres gewesen sein soll. Das ist sehr gut möglich, ja. Es soll gut sein. Der letzte Film war gut, war gut empfangen von den Leuten. Wo ich letztens in La La Land war, Die Schöne und das Biest, Animationsfilm. Also, beziehungsweise Animationsfilm. Ich habe das Biest gesehen, das sah scheiße aus. Ich fand's ehrlich gesagt sehr viel angenehmer als die Disney-Variante. Für das, was man daraus hätte machen können. Das ist beides Disney, du Arsch. Ich meine, die Disney, hier, Dingens-Variante, Trickfilm-Variante. Geil, bei der Seite hier direkt der erste Kommentar so. Das, was im Trailer zu sehen ist, wirkt uninspiriert, einfallslos und platt. Es ist das, was auch im Trickfilm passiert. So. Ja, das ist, die Story ist nicht so kompliziert. Ja, richtig so. Der Mob. Bloß weil das Mädel ein Nerd ist, ist das nicht so viel besser als vorher. Der Mob geht auf jeden Fall zum Schloss. So. Was erwartest du? So, Transformers. Ja. Guckst du noch irgendwas davon jetzt, wo Marky Mark dabei ist? Boah, der geht mir so auf die Eier, der Junge. Das ist der Wahnsinn, ey. Ich will Shia wieder zurückhaben. Der war nämlich noch uninteressanter. Da hat man... Oh. Das ist ein schwieriger Stand zu haben. Nein, Shia LaBeouf ist für mich einfach mal so ein... Oder LaBeouf, oder wie auch immer. Buff. Ist einer der meist überschätzten Schauspieler in meinen Augen. Dem wird doch mittlerweile nichts mehr zugeschätzt. Nein, es ist wirklich, auch in seiner Top-Zeit, sag ich mal, ne. Also, das ist der meist überschätzte Schauspieler, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der zum Glück, echt irgendwie von der Öffentlichkeitsbühne, zumindest was meine Wahrnehmung angeht, irgendwie echt verschwunden ist. Wobei ich heute Morgen noch einen Bericht gesehen habe über den angeblichen Colin Farrell-Fluch. Und wie er langsam irgendwie wieder Rollen bekommt. Oh. Ich kann dir bloß raten, hast du den Film Fury mal gesehen? War das der Panzerfilm? Ja, das war der Panzerfilm. Hier, Zweiter Weltkrieg oder so? Ja, da ist Shia LaBeouf drin. Oh Gott. Und der ist gut da drin, glaub mir. Der ist eine Nebenrolle, ein Nebencharakter ist er, aber der ist wirklich gut. Der ist ein Nebencharakter neben Brad Pitt, das reicht mir. Naja, der Hauptcharakter ist eigentlich, glaube ich, der Azubi unter Brad Pitt, aber... Hey. Ah, was haben wir hier? Besser als nichts. Ach ja, oh Gott. Das hatte ich komplett vergessen. Tom Cruise. Justice League? Ach ja, da können wir gleich noch zu kommen. Tom Cruise ist Neuauflage von Die Mumie. Hat Christian noch nichts? Ich weiß nicht, der Trailer sah interessant aus, aber nicht wie Die Mumie. Ja, es ist halt, und bei dir hat es sich jetzt halt ein auch typischer Tom Cruise Film, so, ich bin hier, hallo. Spiel mit mir. Mama, spiel mit mir. Ich habe ein Problem, ich mochte ihn eigentlich nicht mehr so mit dem, was er im aktuellen Raum gemacht hat. Aber dann kam Edge of Tomorrow und dann, fuck it, ja, ja, du hast meine Loyalität erkauft mit dem Film. Dein Internet macht gerade einen ziemlichen Abgang. Ja, es ist komplett abgehakt gerade. Ich weiß. Er hat meine Loyalität gewonnen. Justice League. So. Ja. Null Chancen. Null. Zero. Was mich am Trailer schon richtig gestört hat, also was den Trailer richtig gestört hat, es war alles super, Musik stimmte, Jokes stimmten halbwegs für ein langsames Ranführen an ein neues DC Movie Universe und so weiter. Alles top, nur wer mir überhaupt nicht gefallen hat, war Barry Allen. Wer? The Flash. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Warte, ich guck mal eben kurz. Ich habe hier nämlich gerade Justice League. Wie heißt? Ja, nenn die Superheldennamen. Das sind auch die einzigen, die mir bekannt sind. Daraus. Ezra Miller heißt der Typ. Ja, kenne ich nicht. Nee, ich sag ja nur, Ezra Miller heißt der Typ. Der ist Jahrgang 92. Aber wie gesagt, der hat mir als Flash überhaupt nicht zugesagt. Da hätten sie von mir aus lieber den aus der TV-Serie nehmen können. Nee, ich habe Probleme mit Ben Affleck, weil Ben Affleck im Film Batman wie Superman war das einzig Gute da drin, ne? Aber in den Trailer ist es so, oh, plötzlich macht er Witze und so ein Scheiß. Nee. Ich bin echt gespannt, was aus dem Standalone wird. Also, den will er jetzt nicht mehr Regie führen. Also ja, Moment, er möchte nicht Regie führen. Das ist ja immer schon mal, das kann man ja sehen, wie man will. Vielleicht, entweder er will sich einfach nur seine Reputation nicht kaputt machen, weil er schon weiß, dass das scheiße wird. Also als Regisseur jetzt. Ja, dann ist es keine Hoffnung, weil es schon scheiße wird. Aber er behält immerhin die Hauptrolle. Er war okay. Weil das ein Paycheck ist. Hey, die Extra-Szene war das beste Stück Batman seit vielen Jahren. Ja, komm. Dann kannst du dich jetzt aber auch stundenlang drüber streiten, ob das jetzt wirklich noch Batman war oder ob das einfach... Hey, warte, die Arkham-Spiele, die funktionieren wunderbar. Lass uns das. Ja, es war Arkham Knight Batman. Ist ein Batman. Oh, wenn ich schon daran denke. Ja, aber halt... Wenn ich schon dran denke, Hoffnung, dass er einfach mal diese fucking Kiste diesem Typen einfach mal so an den Kopf geknallt hat und einfach diese fette Blutspur an der Wand gesehen hast, wo du dir einfach schon dachtest, okay, selbst wenn alle anderen die Explosion vorher überlebt haben, der Typ hat das nicht überlebt. Safe nicht. Dem Typen, dem er danach irgendwie den Kopf durch den Boden geknallt hat, safe Schädelbasisbruch ohne ärztliche Hilfe innerhalb der nächsten halben Stunde oder so, der ist auch tot. Das funktioniert nicht. Ja. Yeah. Aber nein, Batman tötet nicht. Was richtig, richtig geil war, als er gegen die vier Leute irgendwie Messerkampf war. Das war richtig, richtig nice. Das war richtig, richtig nice. So, was haben wir sonst? Power Rangers. Werde ich mir angucken, ja. Ich hab den Zord jetzt schon gesehen. Echt, den habe ich noch nicht gesehen. Ich möchte eigentlich dann eigentlich nicht mehr reingehen, weil die haben eigentlich ganz coole Mini-Zords, aber halt den Mega-Zord. Der sieht halt einfach scheiße aus. Der sieht halt einfach aus wie eine große Variante vom Red Ranger. So. Oh, nee, oh. Ich habe das Problem, hast du den Film Chronicle gesehen? Ja. Oder? Ich habe das ganz starke Gefühl, Power Rangers möchte Chronicle sein. Ich muss nochmal kurz das Cover abchecken, ob ich den noch wirklich gesehen habe. Chronicle, wozu bist du fähig, ne? Ich glaube, ja, das war dieser Found-Footage-Film mit Leuten, die Telekinese plötzlich hatten. Ja, stimmt, wo der eine Typ irgendwie so voll ausrastet oder so, weil er irgendwie voll den Machthungerschub-Shit. Ja, ist halt, das möchte der Film sein irgendwie. So, die finden irgendwie ein Artefakt und haben plötzlich Kräfte und müssen damit zurechtkommen und machen erstmal ein bisschen Blödsinn, aber dann ist irgendwie was Wichtiges und so. Das will es sein, aber ja, sieht aus, als ob es einfach nur so, hey, schlechter macht. Ja, ach Gott. Nee, also ich habe nicht viel Hoffnung dafür, aber vielleicht kitzelt es diesen einen kindlichen Aspekt von mir, der die Power Rangers früher geguckt hat. So, ich werde es mir auch wahrscheinlich irgendwie angucken, aber ins Kino reinzugehen ist mir, glaube ich, nicht so wert. Ghost in a Shell. Die sieht zu scheiße in dem hautfarbenen Morphsuit aus. Das macht Scarlett Johansson, ne? Ich glaube, ja. Sieht unglaublich scheiße aus in dem hautfarbenen Morph-Suit. War das wirklich Scarlett? Ja, Scarlett Johansson, ja. Das Schlimme ist, die hätte der einfach bloß die, so einen scheiß Morph-Suit mit irgendwie den Ping-Pong-Bällen draufgeklebt geben können und dann CGI-t man der halt einen ordentlichen robotischen Körper an, ja. Nee, wir gehen hier mit diesen Strumpfhosen über den ganzen Körper in irgendwie klebrigen Hautfarben klatschern und es sieht scheiße aus. Ja, was willst du machen? Was? Ich meine, hey, wenigstens haben sie jetzt nicht mit CGI sie asiatischer aussehen lassen, was sie erstmal vorhatten. Oh, fuck no, das hätte einfach nicht funktioniert. Lass Scarlett Johansson einfach so, wie Scarlett Johansson aussieht. Glaubt mir, das zieht mehr Leute ins Kino, als ihr glaubt. Das. Kingsman 2! Oh, ich habe den ersten schon nur so unter Zwang und so lala geguckt. Ich fand den jetzt ehrlich gesagt nicht sehr, ich fand den super. Es ist halt so dieses, ja, das kannst du dir mal einen Abend lang angucken, aber den würde ich mir jetzt nicht irgendwie aus Freude ein zweites Mal angucken. Ich hatte schon irgendwie 2-3 Mal gesehen. Und es war einfach dieses, bis auf den letzten Analwitz war das alles eigentlich ziemlich gut. Es ist halt keine neue Geschichte, aber ich mochte den Hauptcharakter. Ich habe den auch in Eddie the Eagle gesehen. Der ist toll. Deswegen so, ich habe Hoffnung für den Film und du weniger. Nee, also den werde ich mir eigentlich jetzt nicht angucken. Den werde ich mir dann irgendwann mal angucken, wenn ich da mal so Lust drauf habe. Irgendwann mal. So, fangen wir mal mit den Fortsetzungen an. Cars 3 wird scheiße. Hab schon keinen einzigen davon gesehen. Also. Ja, ich auch nicht, deswegen wird scheiße. Teil 1 ist irgendwie Doc Holliday und der Rest ist shit. So, Blade Runner 2. Werde ich mir wahrscheinlich auch nicht angucken. Weil einfach den... Keine Hoffnung weil dafür. Du nennst ihn mir jetzt, er kommt dann in, keine Ahnung, Monaten raus oder so und dann, ja. Nee. Ja. Planete Affen 3. Werde ich mir angucken, ja. Allerdings nicht im Kino. Ich habe schon den zweiten nicht gesehen und das sieht irgendwie aus, als ob die doof sich fast in eine Sackgasse Schuh geschrieben haben. Muss Planete Affen 3 nicht jetzt schon fast zwangsweise wieder der erste Planet der Affen der Alten sein? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, die haben noch ein bisschen Raum davor. Ja, die schreiben das jetzt sehr kleinschrittig, ne? Ich glaube, warte mal, war das am Ende vom ersten oder vom zweiten Teil, wo der erste schon Nasenbluten bekommen hat und dann sich dadurch das Virus verteilt? Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Das war der erste, wo McKay von Stargate sich das verdrieten hat. Ja, richtig. Deswegen. Und im zweiten sieht es in etwa so aus wie in Crisis 3. Also, beides, also die Städte halt schon ein bisschen verwucherter, alles schon halb kaputt und so weiter, aber menschliche, jetzt nicht, also Siedlungen oder so oder Grüppchen oder so existieren noch recht häufig. Ich einfach unverbesserlich 3. Nein, ich verstehe diesen... Keinen davon gesehen, aber Minions sind scheiße. Ich verstehe den Hype um die Minions. Aber nein. Nein, werde ich mir nicht angucken. Die Schlümpfe 3, oder anders gesagt, das Schlümpfe Reboot. Schon wieder ein Reboot? Haben die nicht erst mit Jason Siegel irgendwie und so weiter da nicht erst eins gehabt? Ach nee, das war die Muppets, ne? Nee, die Muppets, ja. Schlümpfe ist einfach bloß, das waren ja die Filme, mit der, wo die in die Realwelt reinkamen. Und jetzt wird das scheinbar ein komplett bloß animierter Film, was mal endlich eine gute Idee ist. Christian, ich muss gleich noch kurz ein Thema. Ja, ich weiß, es geht. Naja, ich muss sowieso mal auf die Zeit auch mal gerade gucken. Aber ja, wir sollten mal langsam gleich Richtung Ende kommen. Ja, okay, dann warte kurz. World War Z 2. Nein. Okay, null Chancen. Jumanji. Nein. Jumanji was? Ist das ein Reboot? Ja. Habe ich nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Mit The Rock. Mit The Rock als wer? Als irgendeiner. Es geht irgendwie darum, dass er die teilweise als Videospielcharaktere ihre Avatare kriegen. Oh, fuck no, ey. Boah, Leute. Deswegen, nein. Muss man alles irgendwie in die Videospielbranche neuerdings schicken, ey. Nie. Eins, wofür ich Hoffnung habe, Valerian, die Stadt der 1000 Planeten. Das ist der Film von Luc Besson. Oh, Luc Besson. Keine Ahnung, wer das ist. Der hatte das fünfte Element gemacht. Okay, dann sag mir das. Deswegen, und es sieht genauso bunt und irgendwie crazy Sci-Fi aus. Und es ist irgendwie, glaube ich, auf einem französischen Comic basierend, was meistens auch ziemlich gut ist. So, ich habe da Hoffnung. Ja, sonst haben wir noch Saw 8. Wird scheiße. Oh, wer guckt das noch? Leute, die scheiß Horrorfilme mögen. Thor. Hab schon den zweiten nicht gesehen. Ich hab den zweiten gesehen, den kannst du dir gut sparen. Den brauchst du, glaube ich, nicht für den dritten. Ich glaube, für den dritten ist... Civil War. Ich wollte gerade sagen, Civil War beziehungsweise Age of Ultron ist da wahrscheinlich irgendwie... Age of Ultron war das, genau. Das ist wahrscheinlich eher nötiger, dass du das dann irgendwie... Ja, stimmt, seine Vision und den ganzen Scheiß. Ja, dann noch eins. The Dark Tower. Der dunkle Turm wird jetzt endlich mal verfilmt. Yep. Ich weiß nicht, wie habe ich das... Soll das nicht eigentlich eine Serie oder so werden? Aber ja, es ist eine Bücherreihe, deswegen... Mit nicht gerade wenigen. Es ist richtig viel. Es ist doch irgendwie dieser 13-Bücher-Epos von Stephen King, oder? Sein großes Machwerk, was er irgendwie erst vor einem Jahr oder so vollendet hat. Oh, Christian, können wir mal... ich muss kurz mal gleich auf Toilette. Können wir mal ein bisschen fix machen? Ja, okay. Ja, meine Blasen. Ja. Jo, schauen wir doch mal nach dem Fast-Crash jetzt endlich mal meine Kamera irgendwie was möchte. Länger als 15 Sekunden. 3. Nein. Yes! Und das nächste. Stick to it. Ah, ey. God damn it. Fuck your fucking fuck Skype. Wir brauchen eine andere Option. Speichern runter. Das nenne ich jetzt. Hä? So, das wäre jetzt das gewollte Bild dabei. Also, wir können jetzt zum letzten Thema rübergehen. Wir gucken uns ja jede Woche, normalerweise gucken wir uns jede Woche einen neuen Film an, von der Liste der 250 besten Filme der Welt. Letztes Mal haben wir uns angeguckt und damit auch rausgehauen, der Zauber von Oz. Dieses Mal auf Wunsch von Sven, weil er verdammt nochmal das Voting anfechtet und sonst und weil ich morgen Geburtstag sein wollte. Bullshit. Nicht wahr. Nur deswegen. False Facts, nee. Fake News. Ja, keiner weiß, wann morgen ist. Ja, es ist vor heute. Ja, das ist korrekt. So, auf jeden Fall, wir haben uns angeguckt. Star Wars, eine neue Hoffnung. Ein Film von 2002. Wo George Lucas scheinbar irgendwie mitgearbeitet hat. In einer kleinen Nebenrolle, glaube ich. In einer ganz kleinen Nebenrolle. So, also erstmal ist ja jetzt das generelle, wir müssen behaupten, ich nehme mal an, wir beide mögen den Film. Ja. So stark, wie du dafür gekämpft hast. Das ist korrekt. So, und wir können ihn auch eigentlich allen empfehlen und für Leute, die neu bei Star Wars sind, können wir das eigentlich auch als den ersten Film, den sie gucken sollten, empfehlen, oder? Ja, bitte auf jeden Fall mit Episode 4 beginnen. So, man guckt 4, 5, 6, 7, fertig. Ja, also da hab ich, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist... Oder, wie ist denn eigentlich so kurz dein Stand, wie hoch siedelst du denn den Film an? Müssen wir da jetzt nicht mehr drüber reden, sondern wir siedeln den jetzt schon direkt an. Also, nicht in der 250er-Liste, ich meine unter den Star-Wars-Filmen. Ach so. Boah. Weil 1 bis 3 können wir ja komplett rauswerfen. Ich mag ja eigentlich 5, also wenn ich die originalen 3 nehmen müsste, ist es 5, 4, 6. Und 7 hast du irgendwie bloß darunter, das mochtest du ja nicht so. Ja, 6 und 7 halt so. Es ist halt so, also am liebsten mag ich wirklich Teil 5. Das Imperium steckt. Also 5 kann ich auch bloß zusprechen. Allein dieses, wie mit Farben oder so gearbeitet wird in den Szenen. Und das Ganze und der Teil mit Yoda ist einfach dann, herrlich. Dann mag also, ich Teil 4 noch. Dann Teil 4. Teil 6, weil es ist einfach so. Es zieht sich gegen Ende einfach. Es ist wirklich, also wirklich, das ist das Einzige, was mich richtig, richtig daran stört. Es ist so dieses, man merkt richtig, hey, wir haben eigentlich keinen Stoff mehr. Scheiße, wir müssen noch eine Stunde dran klatschen. Aber ein Planet muss noch sterben. Oder das, so, weißt du? Ja, deswegen, also es ist halt, bei mir ist es auch so zwischen 7 und 6 und ich bin, glaube ich, mehr für 7 als 6 mittlerweile. Hm. Wenn es noch eine Fassung geben würde, wo irgendwie Han Solo und Leia rausgeschnitten wird, wäre ich, glaube ich, komplett für den. Ich mochte die gar nicht so. Nee, aber okay. Das heißt, bloß wir mögen es gut. Die Einteilung unter den Filmen will es so halbwegs sehen. Das heißt, wir sehen es ja trotzdem so als einen richtig guten, ja, aber halt ich nur nicht den besten. Ich finde es aber immer noch, ich muss dann den Leuten von Honest Trailer, muss ich heute einfach mal so viel Props geben, wie es nur geht, weil ganz ehrlich, das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen beim Gucken. Aber ich habe so eine halbe Sekunde drüber gedacht, was stimmt das eigentlich? Wie die einfach mal Teil 4 richtig fett kopiert haben. Für Teil 7. Das war schon ziemlich lustig. Ich wusste das schon ziemlich so. Die waren in einer No-Win-Situation, ja, und haben da überraschend was rausgeholt. Das war so dieses so, Moment. Scheiße, er hat recht. Wüstenplanet. Hey, es war halt. Besonderes Kind, das irgendwie eine Verbindung zur Macht hat oder so, wird irgendwie dann dazugeholt. Meister oder zumindest moralischer Ausbilder oder so stirbt. Fuck, was war da noch? Todesstern. Nach dem Prinzip könnte ich Dune als ein Star Wars Rip-Off bezeichnen. Es gibt keinen Todesstern. Es gibt keinen Todesstern. Und nein, er wird nicht rein, oder er wird nicht durch dieselbe, und er wird auch nicht durch dieselbe Methode, nämlich irgendwie so Schildgenerator deaktivieren, damit dann irgendwelche X-Wings oder so irgendwie einen Angriff liegen können. Also nein. Weiß ich nicht, ich habe Dune länger nicht gesehen. Bloß weil Wüstenplanet, Kerl, der mit irgendwie der Macht näher belebt ist, wird dazu kommen. Fuck, ey, boah, ich bin immer noch so hin und her gerissen. Nee, aber kommen wir mal für Leute, die keine Ahnung haben. Eine harmlose Einführung in den Plot. Eine harmlose Einführung. Es war einmal in einer Galaxie ganz weit weg entfernt. Ja, ein kleiner Junge auf, was heißt ein kleiner? Ein erwachsener Junge auf einem Wüstenplaneten, der zwei Druiden auf einem Schrottplatzhandel, wie auch immer, dann findet, die rein zufällig vom Laster gefallen sind. Die sind noch in Top-Kondition. Richtig, die mit Top-Kondition und Geheimmaterial, das vorher gestohlen wurde, für die Pläne des, nee, warte mal, er hatte die Pläne, ne? Also erstmal, er kauft die Druiden. Hatte die Nachricht. Und einer überzeugt den, hey, möchtest du nicht dieses Kontrollding bei mir abbauen, damit du das Video von dem heißen Babe siehst? Deaktiviere den Pop-Up-Schutz, damit du das Video sehen kannst. Und er, horny Teenager, der noch nichts außer irgendwie seinen drei Leuten auf der Farm die Feuchtigkeit sammelt, gesehen hat. Hey, auf jeden Fall. Und dann, wie war das Video ist weg? Wie das Video ist weg? Es ist schwer zu sagen, also es ist einfach bloß, es ist das Afterquill after Rogue One. Hm. Was jetzt rein technisch das beste Prequel ist, aber das lassen wir mal raus. Ja, das muss dann irgendwann mal gewürfelt werden. Ich glaube, ich hoffe das nicht auf der Liste. Boah, wehe. Aber es ist halt ein Film, wo ein junger Bauernjunge sozusagen, der bloß auf seinem Planeten war, sein ganzes Leben geträumt hat, irgendwie von dem scheiß Dreckloch wegzukommen. Und der kommt, trifft auf seltsame Sachen, die von Außenwelt und Konflikt zu ihm in sein Land bringen. Also sehr wie Herr der Ringe, der Anfang oder so. So, Hobbit Anfang. So, ich habe hier dieses ruhige Land und plötzlich kommt Chaos und er wird davon weggetragen. Und muss sich in die größeren Konflikte der Welt mit einbringen. Es ist halt eine sehr klassische Geschichte, aber das ist liebevoll erzählt von jemanden, der zwar den Körper von George Lucas hatte, aber scheinbar eine Seele hatte. Also nicht das, was später aus ihm wurde. Ich meine, okay, man darf ja nicht zu fies sein. Ich meine, der hat ja im Nachhinein überraschend viel Gutes damit Star Wars gemacht. Weil, wie war das, der hat's an Disney verkauft und irgendwie das ganze Geld, was er bezahlt bekommen hat, für Spenden ausgegeben? Da habe ich leider keinen Überblick drüber. Ich bin nicht so ein George Lucas Fan, dass ich jetzt irgendwie jeden also sowas Schritte irgendwie verfolge. Also sowas groß in der Art hat er gemacht. Das ist das Problem, weil ich möchte nicht viel mehr erzählen und man kann irgendwie nicht viel mehr erzählen, ohne komplett Star Wars zu ruinieren, weil es ist halt ein sehr simpler Film eigentlich. Eigentlich. Ja, es ist halt Junge entdeckt die tolle neue große Welt und yay, wird so in so eine Sache reingezogen, in die er eigentlich gar nicht erstmal rein wollte, dann aber irgendwie zum moralischen Führer des Ganzen wird. Und dann, ja, und dann wird er. Und dann irgendwann im Verlauf der Trilogie dann zu einem religiösen Kultführer wird. Ja, komm, also er wird erstmal in den Kult reingebracht und daraus. Er wird erstmal in die Sekte eingeführt und dann wird er ihr Führer, das ist richtig. Ja, aber das Interessante ist, dass der Sektenführer im ersten Teil verschwindet. Ja. Scheiße. Und dann, ja, ich rate halt, es ist ein seltsamer Film. Es hat richtig gute Momente. Was ich bloß, glaube ich, sonst empfehlen kann für Leute, sucht ein bisschen raus, welche Version ihr denn gucken wollt. Weil es gibt ein paar, die einfach Bullshit-CGI hinzugefügt haben. Und ich möchte nicht 30 Sekunden lang irgendwie den Arsch von einem Rindvieh gucken in der Szene. Bloß weil das mit toll CGI eingefügt wurde. Aber es gibt, ich weiß nicht, wie das heißt, es gibt eine Fassung, die halt von einem Fan wiederhergestellt wurde, die verbesserte Version ist. Und die ist richtig gut, weil er halt die kleinen Fehler macht und aber auch trotzdem die verbesserten Grafiken nutzt und wirklich auf Blu-ray-Qualität anhand von Originalsachen und so das gemacht hat. So, aber ja. Ich guck mir gerade schon die Liste durch. Ja, aber ich kann nicht mehr sagen dazu, weil ich möchte es nicht jemand, der es noch nicht gesehen hat, ruinieren. Und ja, solche aber Leute gibt's, haben wir seit letztem Jahr erfahren. Also ja. Die gibt's jetzt nicht mehr, aber ja, es gab diese Menschen. Überraschenderweise. Und selbst wenn man einfach bloß von Family Guy, den muss ich es richtig gut lassen, die haben ja die komplette Star Wars Trilogie. Dark Side. Die haben ja die Trilogie überraschend witzig dargestellt und die haben fast alle wichtigen Schritte da durchgegangen. Mhm. Oh, shit. Uff, wenn ich mir die Liste so angucke. Bei mir glaube ich auf jeden Fall in den Top 5 auf jeden Fall drin. Aber wo? Fuck it, ich hab's. Davor oder dahinter, das ist so schwierig. Das ist so schwierig, weil er so gut ist. Psst, vergiss nicht, Ansgar ist diesmal nicht da. Ja, ich weiß. So. Wir müssen die Klingel nutzen. Ist mir egal. Das ist mir aber im Moment echt egal. Es geht echt nicht um, boah, ist er davor oder ist er danach. Ich lass einen Kronkorken entscheiden. Okay, cool, Platz 1. Die Macht lässt du entscheiden. Was? Platz 1. Fuck it. Wow. Also es war bei dir zwischen, ist es besser als Wild Tales? Ja, Wild Tales war mir scheißegal. Es ist eher so dieses so, okay, es ging um Dark Knight so. Und dann so, oh, was ist jetzt mit Wild Tales so? Mir kann ich es auch ähnlich sehen, aber bei mir war es auch tatsächlich, war es die Nummer 1, weil Alien, vielleicht. Green Mile, nein. Dark Knight, nein. Wild Tales, auf keinen Fall, nein. So, ja, das ist wirklich so, Nerd- so, Alien, also Leon der Profi, nein. Eindeutig Star Wars besser. Alien, kann man sich jetzt überstreiten, je nachdem, welches Genre man jetzt mag. Okay, cool. Okay, allgemein gesehen trotzdem besserer Film. Green Mile, fuck it, so viel besser. Wild Tales, besser. Problem, Wild Tales liegt vor The Dark Knight, so, aber ist das Ding jetzt besser als The Dark Knight, oder nicht? Ja. Deswegen, da war jetzt Wild Tales für mich ehrlich gesagt nicht wirklich jetzt so relevant. Unser System ist halt ein bisschen verfehlt, aber hey, wenigstens haben wir endlich einen neuen Platz 1 bekommen. Star Wars A New Hope, Platz 1. Aber. Juhu. So, dann müssen wir mal zu random.org gehen. Sven, damit du nicht quengelst, kannst du ja die erste neue Wahl kriegen. Das ist mein geiles Geschenk, random.org. Boah, die URL ist sogar bei mir noch nicht mal mehr zwischengespeichert. Ja, ein Top 250 natürlich, weil wir gucken uns weiterhin nach dem Besten der Besten der Besten mit Auszeichnung, so. Komm schon, so 1 bis maximal 250. Und wir haben, wow, die 7. Wir haben die 7. Was? Bullshit, niemals. Ich kann einen Screenshot machen, wenn du willst. Okay, jetzt wäre das Interessante, ob wir tatsächlich die Quentin Tarantino-Filme bloß in Reihe gucken, aber das ist, glaube ich, nicht nötig, weil Pulp Fiction war doch sein zweiter Film, oder? Ich meine ja. Nein. Und wir hatten schon den ersten gesehen, deswegen Pulp Fiction. Hast du ihn schon gesehen? Ja, letztens erst in der Schule. Also letztens erst in der Schule in Freistunden über Netflix. Oh, interessant. Über Netflix habe ich mir angeguckt. Ja, was du davon hältst, können wir ja dann das nächste Mal bereden. Ich hatte ihn auch schon gesehen und es ist, glaube ich, recht schwer, jemand. Es ist okay, ich fänd's schlimmer, wenn einer Star Wars nicht gesehen hätte, als wenn einer Pulp Fiction nicht gesehen hat. Aber wenn einer so, ich mag die Quentin Tarantino-Filme oder ich mag diese Genre so behauptet, dann hätte der. Echt? Was war denn der zweite? Ja, okay, gut. Na, ja, okay, und am ersten steht unvollendet, aber er steht hier halt mit drin. Als Regisseur 1987 My Best Friend's Birthday, dann 92 Reservoir Dogs und dann 94 Pulp Fiction. Deswegen, Also, klingt gut. Wir haben einen neuen Platz 1. Wir haben einen neuen Film, der sogar 2017 startet, vielversprechend. Ja, wir jetzt... What, hey? Wir haben eine ganze Episode nicht über Trump geredet. Yay! Das stimmt nicht, Christian. Das stimmt nicht. Hör auf zu lügen. Wir haben es angedeutet, aber nicht erwähnt. Wir haben zwei Dinge darüber. Also wir haben nicht darüber geredet, was für ein Bullshit der hat, sondern bloß das Klar, du, also. Auf jeden Fall. Wie viele von diesen Dekreten hat er denn jetzt schon unterschrieben? Das war die Diskussion vorher, die haben wir nicht auf dem Stream. Jo, aber trotzdem, uns findet ihr ja unter eigentlich den meisten Medien, wo wir es geschafft haben, uns den Namen Knackpunkt zu sichern. Unter Twitter ist es, glaube ich, der Knackpunkt war es. Ach, keine Ahnung. Also, wenn ihr irgendwas wollt, besucht uns bei knackpunkt.net und da werdet ihr es schon finden. Wir haben Gameplays von Sven. Wir haben die Knackpunkte. Wir haben ein unglaublich längendes Bild von Sven, wo er gehen möchte und jetzt sehr schlimm aussah. Ja, ungefähr das in der Tendenz. Und wir haben demnächst vielleicht eine Katze. Na komm, wir brauchen Katze, das bringt Klicks, Mann. Oh, er ist halt eine Fotze. Das ist korrekt. Jo, nächstes Mal vielleicht mit Pussy. Bis dann. Ciao. Ciao.